meine, wir wollten einfach damals in den 70er Jahren, waren wir davon getragen, dass wir eigentlich was wollten. Wir wollten was geändert haben an dieser, nichts gegen Freddie Quinn und nichts gegen Bert Kempfert und nichts gegen James Last, aber wir wollten halt eine kleine Änderung in die Musikwelt einbringen. Und jetzt, wo ich so und so alt bin, freut es mich natürlich schon ein bisschen heimlich, dass das auch gelungen ist. Faust gelten als eine der mysteriösesten und rätselhaftesten Gruppen des Krautrock. Als eine Art Mythos umweht von einer geheimnisvollen Aura. Anfang der 70er Jahre zimmerten sie als Landkommune in der Lüneburger Heide auf Ölfässern und Metallschrott einen radikalen, anarchischen Experimentalsound, mal ohrenbetäubend laut, mal liedhaft und leise, immer weit entfernt von den Vorgaben angloamerikanischer Rockmusik. Auf der Bühne zerschlugen sie Fernseher, ließen Betonmischer und Pressluftbohrer rattern und spielten mit Flipperautomaten, die Synthesizer in Gang setzten. Der helle Wahnsinn. Die Engländer waren begeistert, die Deutschen verständnislos und der Weg bereitet für Bands wie die Residents, die einstürzenden Neubauten, Flaming Lips und Radiohead. 40 Jahre später nun klingt die Musik von Faust auf dem neuen Album Faust is Last genauso wild, verwegen, seltsam und faszinierend wie früher. Es sind so viele Gedanken da drin an Dinge, die wir erlebt haben. Das sind ja ganz viele kleine Fragmente sind da immer drin enthalten. Und ich meine halt, für mich selber ist das Spannende in der Musik, wenn ich das nachvollziehen kann, dass da jemand eine Zeit durchlebt hat und ich finde das wieder, aber es ist nicht so ein plumpes Klischee, sondern wenn ich ganz viel das immer wieder höre, kann ich immer noch was entdecken. Die freien Klangforschungen auf Faust is Last beschwören düstere Szenarien herauf. Bilder von Untergang, Verfall, Apokalypse. Versöhnliche Melodien oder Ruheinseln sind Mangelware in diesem lodernden Lärminferno. Über weite Strecken hat die Musik etwas Beunruhigendes und Verstörendes, in dem ein notorisches Nicht-Einverstanden-Sein eine Daueropposition zur Welt mitzuschwingen scheint. In Titeln wie Babylon, Steinbrand oder Drug Vibe spürt man Zivilisationskritik. Auch wenn Hans-Joachim Irmler heute vielmehr den Eindruck eines mediterran entspannten Bon Vivants denn eines strengen Avantgardisten macht. Also die Droge an sich ist ja eher die Großstadt tatsächlich, weil man viele Bedürfnisse auch jeden Tag befriedigt findet. Und es ist halt so ein Floh und es geht voran. Ich meine, ich lebe hier auf dem Land jetzt, wie in der Anfangszeit von Wimme auch, also von Faust. Ich bin immer wieder gerne in der Großstadt, weil ich halt dann dieses Fieber der Großstadt auch erlebe. Also das, was wir da Drug nennen. Aber es kann eben sein, dass man halt davon süchtig wird, beziehungsweise dass man dem einfach sich hingibt und da kommt man nicht mehr raus. Was ich mal gemacht habe in den 70er Jahren, das war mir eben einmal wichtig. Die Erfahrung, kann man so ein Gewitter mit all diesem, selbst mit dem Geruch, in einen Raum hinein projizieren? Das tue ich wohl. Also ich spiele ja eben eigentlich schon normale menschliche Empfindungen. Also da sind Gewitter, ich tauche zu lang, ich kriege keine Luft mehr. Das sind alles Dinge, die Empfindungen, die ich in dieses, nennen wir es mal Orgelspiel, einfließen lassen muss und kann und will. Es sind nicht nur solche Ideen aus der Musik konkret, die Faust heute in ihrem eigenartig aus Raum und Zeit gefallenen Soundexperimenten umsetzen. Gründungsmitglied Hans-Joachim Irmler lässt mit seiner neu formierten Gruppe von Jazz, Space Rock, Garagenpunk, Collagenpop, Bruitismus, elektronischer Musik bis hin zu verzerrten Erinnerungen an die psychedelischen 60s vieles einfließen, was bei Faust seit jeher eine Rolle spielte. Dazu die rauschhafte Orgel von Irmler, die widerborstig alle Klischees und Konventionen meidet, und ein mächtiger hypnotischer Beat im Zentrum des Geschehens. Diese Musik steht aufregend quer, spielt außerhalb der Komfortzone und scheut sich nicht, mitunter an die Grenzen der Hörbarkeit zu gehen. Also wenn ich ganz viele Bach-Stücke gleichzeitig auflegen würde, käme ja auch eine Kakophonie dabei raus. Weil sie harmonieren keineswegs zwingend miteinander, obwohl sie ganz streng konstruiert sind. Und das finde ich eben für mich selber eine Herausforderung, eine spannende Sache, dass man also aus wohl organisierten mathematischen Überlegungen an einen Punkt kommen kann, wo es so grenzwertig wird, dass man die Orientierung wirklich verliert. Also Mathematik ist nicht die Erklärung der Welt, kurzum.